Die Ausrottung der Ketzer von Erich Ludendorff. Die Jesuitengenerale sind sich klar, dass nicht allein die geistige Knechtschaft der Menschen durch Dressur und Glauben oder deren wirtschaftliche Knebelung lange Herrschaft des Ordens sichern kann. Es muss in den Menschen auch die Stimme des Blutes getötet oder jedenfalls so weit gedämpft werden, dass sie nicht mehr gegen die Jesuitenherrschaft aufgären. Die Völker können verschieden behandelt werden, je nachdem ihr Blut stärker oder schwächer spricht. Es graut heute dem Forscher, wenn er klaren Blicks erkennt, auf welche entsetzliche Art die Verkünder des römischen Glaubens zur Verwirklichung der zügellosen Macht ihrer Kirche arteigene Völker von ihrem artgemäßen Glauben abwendig gemacht und vernichtet haben. Wir sind entsetzt über die Grausamkeit der römischen Apostel bei der Bekehrung der Bevölkerung des heutigen Mexikos oder Perus zu Beginn des 16. Jahrhunderts und bedauern, dass katholische Aktion diese alten Kulturen blutig austilgte. Aber wir vergessen dabei, dass es sich um die Vernichtung lebenswarmer Art eigener Völker gehandelt hat. Erst recht denken wir nicht daran, dass wir ein gleiches Schicksal erlitten haben. Darüber schweigt sich die Geschichte, schweigt sich der Schulunterricht aus. Deutscher Boden war warm geworden von dem von den Römling Karl dem Sachsenschlechter vergossenen Blutes unserer Ahnen, der Große dafür genannt wurde. Der Norweger Olaf und der Däne Knut hatten in vielen Kreuzzügen nordisches Blut ausgetilgt und dafür die Namen der Heilige und der Große erhalten. Auf Veranlassung der Päpste waren die Kreuzzüge unternommen. In ihnen und in den von den Päpsten hervorgerufenen Kämpfen Deutscher gegen Deutsche war viel deutsches Leben vernichtet worden. Scheiterhaufen hatten Gleiches bewirkt und wertvolle deutsche Kulturgüter vom Erdboden weggenommen. Ludwig der Fromme vernichtete auf Befehl von Juden und Mönchen wertvolles deutsches Schriftwerk. Die Folter der Inquisition ließ viele Deutsche qualvoll sterben und bannte nur zu oft Erberinnern und freie Entfaltung seelischer Kräfte. Verlautet etwas von dem Ungeheuerlichen, dann wird es mit den rohen Gewohnheiten einer zurückliegenden Zeit entschuldigt. Doch nie erzählt die Geschichte von Glaubensverfolgungen oder Kulturzerstörungen, die etwa unsere Ahnen in noch weiter zurückliegender Zeit sich schuldig gemacht hätten. Sie hätten doch noch viel roher handeln müssen, denn das Christentum hatte sie ja noch nicht veredelt. Nein, der Kampf gegen Blut und Kultur arteigener Völker ist Eigenart des aus dem jüdischen Volk hervorgegangenen Christentums. Die Ausrottung der Ketzer und insonderheit die Vernichtung des verhassten nordischen Blutes durch die Jesuiten ist nur Fortsetzung dieses fluchwürdigen Kampfes der römischen Päpste gegen freie Völker. Selbstverständlich musste für die Ausrottung der Ketzer Ignaz von Loyola die schöne Phrase von der Förderung des Seelenheils herhalten. Dabei bediente er sich der Inquisition mit Folter und Scheiterhaufen sowie der Beichtväter und der geistlichen Berater, die die Mächtigen dieser Welt zu Vergewaltigung und Morden der Ketzer anhalten sollten. Ignaz von Loyola war sich klar, dass er die Staatsgewalt brauchte, wenn er gegenüber den Ketzern die von ihm geplante Arbeit durchführen wollte. Dass dabei auch im blutigen Kriege Katholiken hingeschlachtet wurden, war gleich. Gelangte der Beichtvater oder der geistliche Berater nicht zum Ziel, so waren andere Jesuiten bereitgehalten, die die widerspenstigen Mächtigen dieser Erde auf alle Weise zu Fall bringen sollten. Die Beichtväter und noch mehr als diese die geistlichen Berater erhielten in den Monita Secreta eine besondere Anweisung für die Bearbeitung und Behandlung von Fürsten, Bischöfen und Mächtigen dieser Erde. Das Gewinnen ihrer Gunst sollte für sie wichtiger sein als die Sorge für das Heil ihrer Seele. Zunächst mussten die Großen und Mächtigen dazu gebracht werden, Jesuitenpriester zu hören und als Beichtväter zu nehmen. Die Moral, die der Jesuit kündete, sollte dies erleichtern. Der Probabilismus war ihm wirkungsvolles Kampfmittel. Zitat: Man muss insbesondere alle Anstrengungen machen, um überall das Ohr und das Herz der Fürsten und der hervorragenden Personen zu gewinnen, damit niemand es wage, sich gegen uns zu erheben, damit im Gegenteil sich jener Mann in ein Abhängigkeitsverhältnis zu uns gedrängt fühlt. Da aber die Erfahrung lehrt, dass Fürsten und Große sich dann besonders geistigen Personen geneigt zeigen, wenn diese Letzteren deren hassenswerten Taten zu ignorieren scheinen, wenn sie dieselben vielmehr zum Besseren kehren, wie man dies bei der beabsichtigten Eingehung von Ehen mit Verwandten oder Blutsverwandten oder bei ähnlichen Dingen beobachten kann, so müssen diejenigen, welche dieses oder ähnliches erstreben, ermutigt werden, indem man ihnen die Hoffnung zeigt, dass dergleichen Dispense vom Papst durch unsere Vermittlung leicht zu erlangen seien. Sowohl Fürsten als Prälaten und allen sonstigen Personen, welche der Gesellschaft besondere Gunst erweisen können, muss Anteilnahme an allen Verdiensten der Gesellschaft gewährt werden, nachdem man ihnen die hohe Bedeutung dieses großen Vorzuges zuvor angedeutet hat. Man muss besonders die Günstlinge und die Diener der Fürsten, mit denen sie vertraut verkehren, hauptsächlich durch kleine Geschenke und durch verschiedene zuvorkommende Dienstleistungen gewinnen, damit sie die unsrigen von den Launen und Neigungen der Fürsten und Großen unterrichten. So wird sich die Gesellschaft jenen leicht anbequemen können. Fürstinnen werden hauptsächlich durch das Kammerpersonal am leichtesten gewonnen werden. Daher muss man die Freundschaft desselben auf jede Art gewinnen. Denn so wird uns der Zugang zu allen, ja zu den geheimsten Angelegenheiten der Familie offenstehen. Feindschaft und Zwistigkeiten zwischen den Großen müssen wir Behufsschlichtung in unserem Bereich zu ziehen suchen. So werden wir allmählich zur Erkenntnis ihrer intimen Geheimnisse gelangen können und werden uns beide Parteien verbinden. Zitat Ende. Diese Beispiele mögen hier genügen.